Mit seinem Holz hat es nichts zu tun, das meine ich nicht. Ja, ich kannte ein paar gute alte Weiden unten an der Entwasser. Ach, die stehen schon lange nicht mehr. Die waren innen schon ganz hohl und fielen langsam in sich zusammen, waren aber so still und höflich wie ein junges Blatt. Und dann gibt es in den Tälern unter den Bergen manche Bäume, die sind kerngesund und doch durch und durch schlecht. Dergleichen scheint um sich zu greifen. Früher gab es manche sehr gefährlichen Stellen in diesem Wald. Ein paar ganz finstere Flecken gibt es noch immer. »Solche wie den alten Wald im Norden? Meinst du das?« fragte Mary. »Ja, ja, so ähnlich, aber viel schlimmer. Sicher, irgendein Schatten des großen Dunkels liegt noch da oben im Norden, und böse Erinnerungen pflanzen sich fort. Aber in diesem Land gibt es Schluchten, wo das Dunkel nie gelichtet worden ist und wo Bäume stehen, die älter sind als ich. Trotzdem, wir tun, was wir können. Wir halten fremde und übermütige Wagehälse fern. Wir raten und belehren, wir hegen und pflegen. Wir sind Baumhirten, wir alten Ents. Recht wenige von uns sind noch übrig. Die Schafe werden wie der Schäfer, heißt es, und der Schäfer wie die Schafe. Doch das geht langsam, und beide haben nicht viel Zeit auf der Welt. Schneller und tiefer geht dies zwischen Bäumen und Ents, und sie gehen zusammen durch die Zeiten, denn die Ents sind den Elben ähnlicher. Weniger von sich selbst eingenommen als Menschen und besser imstande, sich in andere Dinge hineinzuversetzen. Doch in mancher Hinsicht sind sie auch wieder den Menschen ähnlicher, wandlungsfähiger als Elben und schneller bereit, die Farbe der Außenwelt anzunehmen. In einem sind sie auch besser als beide. Sie sind beharrlicher und behalten die Dinge. Verwandten sehen jetzt ganz wie Bäume aus, und es muß schon allerhand geschehen, um sie aufzurütteln, und sie sprechen nur noch flüsternd. Manche meiner Bäume aber sind astgeschmeidig, und viele können mit mir sprechen. Die Elben haben damit angefangen, wer sonst, die Bäume zu wecken, ihnen das Sprechen beizubringen und ihrerseits die Baumsprache zu lernen. Ja, die alten Elben wollten immer mit allem und jedem sprechen. Aber dann kam das große Dunkel, und sie fuhren übers Meer davon oder flohen in ferne Täler, hielten sich verborgen und machten Lieder über die Tage, die niemals wiederkehren. Nie und nimmer. Ja, alles war einstmals ein einziger großer Wald, von hier bis zu den Bergen von Loon. Und dies war nur der Ostzipfel. Das waren noch Zeiten. Manchmal konnte ich den ganzen Tag herumlaufen und singen, ohne etwas anderes zu hören als das Echo der eigenen Stimme aus den Tälern. Die Wälder waren wie der Wald von Lothlorien, nur dichter, stärker und jünger. Und wie würzig die Luft war. Manchmal tat ich eine ganze Woche lang nichts als atmen. Baumbart schwieg. Er schritt mächtig aus und machte dennoch mit seinen großen Füßen kaum ein Geräusch. Bald begann er wieder vor sich hin zu summen, und dann ging er zu einem murmelnden Sprechgesang über. Erst allmählich merkten die Hobbits, dass er ihnen etwas vorsang. »Ich ging durch die Fluren von Tazarinan im Frühling. Ah, der Duft und die Farben des Frühlings in Antazarion. Und ich sagte, dieses ist gut. Ich zog durch die Ulmenwälder von Ossiriand im Sommer. Ah, die Musik und das Licht im Sommer an den sieben Strömen von Ossir. Und ich dachte, dies ist das Beste. Zu den Buchen von Eldoreth kam ich im Herbst. Ah, das Gold und das Rot und das Seufzen der Blätter im Herbst in Taurnaneldor. Jeder Wunsch war gestillt. Zu den Kiefern im Hochland von Dorthonion stieg ich im Winter hinauf. Ah, der Wind und das Weiß und das schwarze Geäst des Winters auf Orodnathon. Zum Himmel stieg meine Stimme auf. Und sang. Nun aber liegen all jene Länder unter der Woge, und ich wandre in Ambarona, in Taure Morna, in Alda Lome, in meinem eigenen Reich, im Fangornlande, wo Wurzeln tief hinabreichen und die Jahre schichten sich höher als Laub unter Bäumen in Taure Morna. Damit endete er und ging schweigend weiter. Im ganzen Wald, soweit das Ohr reichte, war kein Laut mehr zu hören. Hin und die Dämmerung flocht sich um die Baumstämme. Endlich sahen die Hobbits vor sich ein dunkles, steil ansteigendes Stück Land. Sie waren nun am Fuß des Gebirges, an den grünen Ausläufern des hohen Methedras. Von ihren Quellen weiter oben kam ihnen die junge Entwasser entgegen, geräuschvoll von Stufe zu Stufe springend. Zur Rechten des Bachs lag ein langer, grasiger Hang, der im Dämmerlicht nun grau erschien. Keine Bäume wuchsen dort, und am freien Himmel leuchteten schon Sterne aus den Seen zwischen den Wolkenufern. Baumgart ging den Hang hinauf, und sein Schritt verlangsamte sich kaum. Plötzlich sahen die Hobbits eine breite Öffnung vor sich. Zwei große Bäume standen wie lebende Torpfosten zu beiden Seiten, doch abgesehen von ihren sich kreuzenden, den Eingang überwölbenden Zweigen gab es kein Tor. Als der alte Ent näher kam, hoben sie die Äste, und ihr Laub erschauerte raschelnd. Denn es waren immergrüne Bäume mit dunklen, glatten Blättern, die in der Dämmerung schimmerten. Hinter ihnen war eine weite ebene Fläche, als sei der Fußboden einer großen Halle in den Berghang hineingehauen worden. Zu beiden Seiten stiegen die Wände schräg bis zu mehr als 50 Fuß Höhe an, und an jeder Wand stand eine Reihe Bäume, die ebenso wie die Wände nach hinten zu höher wurden. Die Felswand am hinteren Ende stieg senkrecht an, aber unten war eine flache Nische ausgehöhlt, und ihre gewölbte Decke war die einzige Überdachung dieser Halle, abgesehen von den Ästen der Bäume, die nach ihnen den gesamten Boden bis auf einen breiten Gang in der Mitte überschatteten. Ein kleiner Bach trennte sich oben an den Quellen von der Hauptströmung, stürzte plätschernd die Felswand herab und wehte in silbrigen Tröpfchen wie eine feine, durchsichtige Gardine vor der gewölbten Nische. Am Boden sammelte sich das Wasser in einem steinernen Becken zwischen den Bäumen, und von dort floss es neben dem Mittelgang nach draußen wieder der Entwasser zu, um sie auf ihrem Weg durch den Wald zu begleiten. »Hm, da wären wir«, sagte Baumbart, sein langes Schweigen brechend. »Ich habe euch etwa 70.000 Entschritte weit getragen, Aber wie viel das in den Maßen eures Landes wäre, weiß ich nicht. Jedenfalls sind wir hier nahe am Fuß des letzten Berges. Der Name dieses Hauses, oder wenigstens ein Teil davon, könnte in eurer Sprache Quellhall lauten. Mir würde er gefallen. Hier bleiben wir heute Nacht. Er setzte sie ins Gras zwischen den Baumreihen ab, und sie folgten ihm, als er zu der Nische hinging. Die Hobbits bemerkten nun, dass seine Knie sich beim Gehen kaum bogen, doch klappten die Beine zu langen Schritten auseinander. Die großen Zehen, die nicht nur so hießen, sondern wirklich sehr groß und vor allem breit waren, setzte er vor den anderen Teilen des Fußes als erste auf den Boden. Einen Augenblick blieb Baumbart im Regen des Sturzbaches stehen und holte tief Luft. Dann lachte er und trat in die Nische. Ein großer steinerner Tisch stand darin, ohne Stühle. Am hinteren Ende der Nische war es schon ziemlich dunkel. Baumbart hob zwei große Gefäße auf und stellte sie auf den Tisch. Sie schienen mit Wasser gefüllt zu sein. Aber als er die Hände darüber hielt, leuchteten sie sofort auf, das eine golden, das andere in sattem Grün. Und die Mischung der beiden Töne ergab ein Licht, wie wenn die Sommersonne durch ein Dach von jungem Laub hereinschiene. Als sie hinter sich blickten, sahen die Hobbits, dass auch die Bäume im Hof zu leuchten begonnen hatten, zuerst nur schwach, dann immer lebhafter, bis schließlich jedes Blatt von Licht umsäumt war, manche grün, manche golden und manche kupferrot, und die Baumstämme sahen wie Säulen von leuchtendem Stein aus. »So, jetzt können wir wieder reden«, sagte Baumbart. »Gewiss habt ihr Durst, und vielleicht seid ihr auch müde. Trinkt das hier.« Er ging zur Rückwand der Nische, wo mehrere große Tonkrüge mit schweren Deckeln standen. Von einem nahm er den Deckel ab und schöpfte mit einer großen Kelle drei Schalen voll, eine sehr große und zwei kleinere. »Dies ist ein Endhaus«, sagte er, »und leider habe ich keine Stühle. Aber ihr könnt auf dem Tisch sitzen.« Er hob sie hoch und setzte sie auf die große Steinplatte, 6 Fuß über dem Boden. Und da ließen sie die Beine baumeln und kosteten das Getränk. Es schmeckte wie Wasser, ganz ähnlich dem, das sie am Morgen aus dem Fluss getrunken hatten, doch mit einem Duft oder einer Würze, die sie nur schwer beschreiben konnten. Ein wenig erinnerte es sie an den Geruch eines fernen Waldes, den ein kühler Nachtwind heranträgt. Die Wirkung spürten sie zuerst in den Zehen, und von da stieg sie allmählich höher, alle Glieder stärkend und erfrischend bis in die Haarspitzen. Sie merkten, wie ihre Haare sich tatsächlich aufrichteten, sich wellten und kräuselten und wuchsen. Baumbart selbst badete zuerst seine Füße in dem Becken vor der Nische, und dann leerte er seine große Trinkschale in einem Zug, einem so langen und langsamen Zug, dass es den Hobbits schien, als werde er nie damit fertig. Endlich stellte er die Schale wieder hin. »Ah, ah«, seufzte er. »Hm, nun lässt es sich leichter reden. Ihr könnt euch auf den Boden setzen, und ich werde mich hinlegen. Dann steigt mir dieser Trank nicht zu Kopf und macht mich nicht schläfrig.« In der Nische stand ein großes Bett auf niedrigen Pfosten, nur 2 Fuß hoch, mit einer dicken Schicht von trockenem Gras und Farnkraut bedeckt. Langsam ließ Baumbart sich darauf nieder, fast ohne jede Biegung der Leibesmitte, bis er in voller Länge ausgestreckt lag, die Arme unterm Kopf verschränkt und zur Decke hochblickend, wo Lichtflecken tanzten wie auf Blättern im Sonnenschein. Merry und Pippin setzten sich neben ihn, auf große Kissen von Gras. »Nun erzählt mir eure Geschichte, aber nicht zu eilig«, sagte Baumbart. Die Hobbits begannen, ihm ihre Abenteuer zu erzählen, angefangen bei ihrem Aufbruch aus Hobbingen. Sie hielten keine strenge Reihenfolge ein, denn sie fielen sich immer wieder gegenseitig ins Wort, und Baumbart unterbrach sie oft, um auf einen früheren Punkt zurückzukommen, oder stellte vorgreifend eine Frage nach den späteren Ereignissen. Bei alledem jedoch sagten sie nichts von dem Ring, erklärten ihm nicht, warum sie auf diese Fahrt gegangen waren oder wohin sie eigentlich wollten. und er fragte auch nicht nach ihren Gründen. Für alles schien er sich lebhaft zu interessieren, für die schwarzen Reiter, für Elrond und Bruchtal, den alten Wald und Tom Bombadil, für die Minen von Moria, für Lothlorien und Galadriel. Über das Auenland und seine Landschaft konnte er nicht genug hören, und als sie es ihm in allen Einzelheiten beschrieben hatten, stellte er eine merkwürdige Frage. »Ihr seht niemals irgendwelche, so ein paar Ents dort in der Gegend, oder? Das heißt nicht Ents, sondern Entfrauen, sollte ich sagen.« »Entfrauen?« sagte Pippin. »Sind die denn überhaupt so wie du?« »Ja, oder auch nicht, so genau weiß ich das gar nicht mehr«, sagte Baumbart nachdenklich. »Aber euer Land würde ihnen gefallen, darum frage ich.« Besonders eingehend fragte Baumbart aber nach allem, was Gandalf betraf, und am meisten interessierten ihn Sarumans Machenschaften. Die Hobbits bedauerten sehr, dass sie darüber so wenig wussten. Von Sam hatten sie nur ungenau erfahren, was Gandalf dem Rat in Bruchtal berichtet hatte. Aber so viel war ihnen jedenfalls klar, dass Ugluk und sein Trupp aus Isengard gekommen waren und Saruman als ihren Herrn bezeichnet hatten. Sagte Baumbart, als ihre Erzählung auf vielen Umwegen endlich bis zu der Schlacht zwischen den Orks und den Reitern von Rohan gefunden hatte. »So, so, das sind ja Neuigkeiten, kann man wohl sagen. Ihr habt mir nicht alles erzählt, ach was, bei weitem nicht. Aber ich habe keinen Zweifel, ihr macht alles so, wie Gandalf es wünschen würde.« »Eine sehr große Sache ist da im Gange, so viel sehe ich, und was es ist, das werde ich zu irgendeiner guten oder bösen Stunde wohl noch erfahren. Wurzel und Zweig, was für eine seltsame Geschichte! Da wächst ein kleines Volk aus dem Boden, das nicht in den alten Listen steht, und sieh an, die vergessenen neun Reiter tauchen wieder auf und machen Jagd auf die Kleinen. Gandalf geht mit ihnen auf eine große Reise. Galadriel beherbergt sie in Carras Galadon, und die Orks verfolgen sie durchs ganze wilde Land. Da muß sich wohl ein großer Sturm um sie zusammenbrauen. Ich hoffe nur, sie überstehen ihn.« »Und wie stehst du selbst dazu?« fragte Merry. »Ich hab mich um die großen Kriege nicht gekümmert«, sagte Baumbart. »Die gehen meistens die Elben und die Menschen an. Das ist Sache der Zauberer. Zauberer sind immer in Sorge wegen der Zukunft. Ich kümmere mich nicht gern um die Zukunft. Ich bin nicht ganz und gar auf jemandes Seite, denn niemand ist ganz und gar auf meiner Seite. Versteht mich recht, niemand liegt an den Wäldern so viel wie mir an ihnen liegt, nicht mal den Elben heutzutage. Trotzdem, von den Elben halte ich mehr als von anderen, denn die haben uns einst von der Stummheit geheilt. Und da haben sie uns einen großen Dienst erwiesen, den man nicht vergessen darf, auch wenn sich unsere Wege seither getrennt haben. Und dann gibt es natürlich noch manche, auf deren Seite bin ich nun überhaupt nicht, diese Burrarum. Er gab wieder einen laut tiefen, grollenden Abscheus von sich, diese Orks und ihre Herren. Damals habe ich mir Sorgen gemacht, als der Schatten auf dem Düsterwald lag, aber als er nach Mordor abzog, war ich für eine Weile beruhigt. Mordor ist weit weg, aber nun scheint der Wind wieder von Osten zu wehen, und vielleicht rückt die Zeit näher, wo alle Wälder verdorren. Nichts kann ein alter Ent tun, um den Sturm aufzuhalten. Entweder übersteht er ihn, oder er bricht um. Aber nun dieser Saruman. Saruman ist mein Nachbar. Ich kann ihn nicht übersehen. Ich muss etwas tun, nehme ich an. Ich habe mich in letzter Zeit oft gefragt, was ich wegen Saruman tun soll. Fragte Pippin. Weißt du etwas über seine Geschichte? Saruman ist ein Zauberer, antwortete Baumbart. Mehr kann ich nicht sagen. Die Geschichte der Zauberer kenne ich nicht. Sie tauchten zum ersten Mal auf, als die großen Schiffe übers Meer gekommen waren. Aber ob sie mit den Schiffen gekommen sind, kann ich nicht sagen. Saruman galt als ein Großer unter ihnen, glaube ich. Schon vor einiger Zeit, vor sehr langer Zeit, würdet ihr sagen, hat er aufgehört, umherzuwandern und sich um die Angelegenheiten der Elben und Menschen zu kümmern, und hat sich in Angrenost niedergelassen, oder in Isengard, wie die Menschen von Rohan es nennen. Zuerst war er ein ganz ruhiger Nachbar. Aber dann wurde er langsam berühmt. Er wurde zum Oberhaupt des Weißen Rates gewählt, sagt man. Aber dabei kam nicht viel Gutes heraus. Heute frage ich mich, ob er nicht damals schon krumme Wege ging. Aber wenigstens machte er seinen Nachbarn keinen Ärger. Ich habe oft mit ihm geredet. Es gab eine Zeit, da lief er viel in meinem Wald herum, aber damals bat er mich immer höflich um Erlaubnis, wenigstens wenn er mir begegnete, und hörte mir immer aufmerksam zu. Ich habe ihm vieles erzählt, was er sonst nie erfahren hätte. Aber seinerseits war er nicht so mitteilsam. Ich kann mich nicht erinnern, dass er mir je etwas erzählt hätte. Und er hielt sich immer bedeckter. Sein Gesicht, so wie ich es in Erinnerung habe, ich habe ihn so manchen lieben Tag nicht mehr gesehen, war bald wie ein abgeblendetes Fenster in einer Wand. Ich glaube, ich verstehe jetzt, was er vorhat. Er schmiedet Pläne, wie er eine Macht werden kann. Er hat nur Metall und Maschinen im Sinn, und an den wachsenden Geschöpfen liegt ihm gar nichts, es sei denn, er braucht sie im Augenblick. Und jetzt ist klar, was für ein übler Verräter er ist. Er hat sich mit diesem Gesindel eingelassen, mit den Orks, und was noch schlimmer ist, er hat etwas mit ihnen angestellt, etwas ganz Übles, denn diese Isengarder sind eher wie schlechte Menschen. Alle Unwesen, die in der großen Dunkelheit kamen, erkennt man sonst daran, dass sie die Sonne nicht ertragen. Aber Sarumans Orks können sie ertragen, obwohl sie sie hassen. Ich möchte wissen, was er gemacht hat. Sind es Menschen, die er verdorben hat? Oder hat er die Rassen der Orks und der Menschen vermischt? Das wäre eine Schandtat. Baumbart brummte noch einen Moment, als stieße er einen unterirdischen, tiefen, entischen Fluch aus. Seit einiger Zeit schon wundere ich mich, wie die Orks es wagen können, so mir nichts, dir nichts durch meinen Wald zu laufen, fuhr er fort. Erst vor kurzem habe ich begriffen, dass Saruman schuld ist und dass er seit langem alle Wege und meine Geheimnisse ausspioniert hat. Jetzt verwüstet er mit seinem Gesindel das Land. Unten an der Grenze fällen sie Bäume, gute Bäume. Manche hauen sie bloß um und lassen sie liegen und verfaulen. Die reine orkische Schadenfreude. Aber die meisten zerhacken sie und schleppen sie weg, um die Öfen von Orthanc zu heizen. Immer steigt von Isengard Rauch auf heutzutage. Verflucht soll er sein bei Wurzel und Ast. Viele dieser Bäume waren Freunde von mir, Burschen, die ich von Nuss und Eichel an kannte. Viele hatten eine eigene Stimme, die nun für immer stumm ist. Und wo einst singende Haine waren, sind heute Wüsten von Stümpfen und Brombeergestrüpp. Ich war zu träge, ich habe die Dinge laufen lassen, das muß ein Ende haben. Baumbart kam mit einem Ruck von seinem Bett hoch, stand auf und schlug mit der Faust auf den Tisch. Die Lichtgefäße erzitterten, und zwei Stichflammen stiegen von ihnen auf. Etwas wie ein grünes Feuer flackerte in seinen Augen, und sein Bart stand steif ab wie ein großer Reisigbesen. »Ich werde dem ein Ende machen«, dröhnte er, »und ihr kommt mit mir. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Und auf die Weise helft ihr auch euren Freunden. Denn wenn Saruman nicht in seine Schranken gewiesen wird, haben Rohan und Gondor außer dem Feind vor sich noch einen im Rücken. Wir haben den gleichen Weg nach Isengard.« »Wir kommen mit«, sagte Merry. »Wir werden tun, was wir können.« »Ja«, sagte Pippin, »die weiße Hand würde ich gerne gebrochen sehen. Ich möchte dabei sein, auch wenn ich nicht viel nützen kann. Ugluk und den Marsch durch Rohan werde ich nie vergessen.« »Gut, gut«, sagte Baumbart, »aber ich habe in Hast gesprochen. Hastig dürfen wir nicht sein. Ich bin zu hitzig geworden. Ich muss mich abkühlen und nachdenken. Denn Halt zu schreien ist leichter, als etwas wirklich aufzuhalten.« Er ging zum Torbogen und stellte sich für eine Weile unter den Sprühregen. Dann lachte er und schüttelte sich, und überall, wo die Wassertropfen zu Boden fielen, da blitzten sie auf wie rote und grüne Funken. Er kam zurück, legte sich wieder aufs Bett und schwieg. Bitz ihn wieder vor sich hin murmeln. Er schien etwas an den Fingern abzuzählen. »Fangorn, Finglas, Fladriff, ja.« »Ja«, seufzte er, »das Dumme ist, dass nur so wenige von uns noch da sind«, sagte er zu den Hobbits gewandt, »nur drei sind noch übrig von den ersten Ents, die schon vor der Dunkelheit durch die Wälder gingen. Nur ich, Fangorn, Finglas und Fladriff, um sie bei ihren elbischen Namen zu nennen. Ihr könntet Lockenblatt und Borkenhaut sagen, wenn euch das besser gefällt. Und von uns dreien sind Lockenblatt und Borkenhaut für dieses Unternehmen nicht sehr nützlich. Lockenblatt ist schläfrig geworden, fast baumisch, könntet ihr sagen. Den ganzen Sommer verbringt er im Halbschlaf, ganz allein auf den Wiesen, bis zu den Knien im hohen Gras und über mit laubigem Haar bewachsen. Früher hat er sich im Winter meistens aufgerafft, aber in letzter Zeit ist er auch dann noch zu schläfrig, um weit zu laufen. Borkenhaut wohnte auf den Berghängen westlich von Isengard. Dort hat es die schlimmsten Verwüstungen gegeben. Er selbst wurde von den Orks verwundet, und viele seiner Leute und seiner Baumherden wurden ermordet und zerhackt. Er ist in die hohen Lagen hinaufgestiegen, zu den Birken, die ihm am liebsten sind, und will nicht wieder herunterkommen. Trotzdem, es ließe sich ein ganz ansehnlicher Trupp unserer jüngeren Leute zusammenbringen, wenn ich ihnen nur die Notwendigkeit begreiflich machen, wenn ich sie nur aufrütteln könnte. Wir sind eben kein hastiges Volk. Wie schade, dass wir so wenige sind. »Warum seid ihr denn so wenige, wenn ihr doch schon so lange in diesem Land lebt?« fragte Pippin. »Sind sehr viele gestorben?« »Oh, nein«, sagte Baumbart. »Niemand ist von innen heraus gestorben, wie ihr sagen könntet. Natürlich sind manche in den Unglücksfällen der vielen Jahre umgekommen, und andere sind baumisch geworden, aber sehr viele waren wir nie, und wir haben uns nicht vermehrt. Es hat keine Endings mehr gegeben, Kinder, würdet ihr sagen, schon seit einer furchtbar langen Zeit nicht mehr. Wir haben doch die Endfrauen verloren.« »Wie traurig«, sagte Pippin. »Wie kam es, dass sie alle gestorben sind?« »Sie sind nicht gestorben«, sagte Baumbart. »Gestorben habe ich nie gesagt. Verloren habe ich gesagt. Wir haben sie verloren und finden sie nicht wieder.« Er seufzte. »Ich dachte, die meisten Leute wüssten das. Über die Suche der Ents nach den Entfrauen wurden unter den Elben und Menschen vom Düsterwald bis Gondor Lieder gesungen. Die können doch nicht ganz vergessen sein.« »Na, ich fürchte, die Lieder sind nicht nach Westen übers Gebirge bis ins Auenland bekannt geworden«, sagte Merry. »Willst du uns nicht mehr davon erzählen? Oder uns eins von den Liedern vorsingen?« »Ja«,